Die Entstehung der Nation. Vor der Französischen Revolution wurden die Begriffe Volk und Nation synonym gebraucht, bezeichneten also Angehörige einer durch Sprache, Kultur und Geschichte verbundenen Gruppe von Menschen. So sprach man beispielsweise auch an europäischen Universitäten von einer deutschen Nation, einer englischen Nation, aber auch bretonischen Nation als Bezeichnung für die Gruppe der Studenten aus den jeweiligen Ländern. Mit der Französischen Revolution wurde der Begriff einer Neudefinition unterzogen. Ein Teil der Nation war nunmehr jeder Bürger, der sich zu den politisch-gesellschaftlichen Werten der Nation bekannte, die einen Staat bildete. Von nun an gab es also nicht mehr eine bretonische Nation, eine korsische Nation oder eine elsässische Nation, sondern nur noch eine französische Nation, die sich zunächst nicht über eine gemeinsame Sprache oder Kultur definierte, sondern über gemeinsame Grundsätze und Werte. Jeder, der sich zu den Werten der Revolution bekannte, konnte französischer Staatsbürger werden. Neben die bis dato bestimmenden Werte der Revolution, Freiheit, Gleichheit und Eigentum, trat nun der vierte, später oft assoziierte Leitbegriff der Revolution, die Brüderlichkeit, Fraternité, der den Begriff Eigentum letztlich ersetzt hat.